Also ich würde trotzdem heute lieber oben bleiben. Ich gehe runter. Ja, gut. Und Justus, wenn diesmal der Riesenhai kommt, ja? Dann weißt du, der will nur Plankton. Ich komme mit. Bald darauf erreichten sie Afrika. Die drei Fragezeichen und Joe umkreisten die Insel einmal in gebührendem Abstand, um den Untiefen auszuweichen. Schließlich fanden sie eine Stelle, wo sie das Boot an einer aus dem Wasser ragenden Felsnadel vertäuen konnten. So, okay. Passt auf, dass ihr nicht hin und her geschleudert werdet. Wenn die See zu unruhig wird, dann macht euch besser los und geht auf Abstand zu den Felsen. In Ordnung. Und ihr passt gut auf euch auf, okay? Wird schon nichts passieren. In spätestens einer halben Stunde sind wir wieder oben. Alles klar, Justus? Hm? Eins, zwei, drei. Ach, hoffentlich kommt Justus mit dem Tauchen klar. Ja, bestimmt. Schwimmen kann er doch ganz gut. Sieh mal, Bob. Hä? Da hinten beim Hafen ist gerade ein Motorboot losgefahren. Es kommt in unsere Richtung. Ja, vielleicht nur ein Fischerboot. Sieht aber nicht aus wie ein Fischerboot. Kannst du erkennen, wer da an Bord ist? Nee. Jetzt ist es hinter den Felsen da verschwunden. Wie kann denn das sein? Was wollen die denn da hinter den Felsen? Ich weiß es nicht, Bob. Ich sehe genauso wenig wie du. Wir müssen abwarten. Ist ja nicht verboten, hier zu sein. Schmeiß den Motor an. Wir müssen hier weg. Haie? Schlimmer. Los, hilf mir ins Boot, Peter. Ja, komm. Wo ist denn Joe? Hier. Komm hoch. Ich helf dir. Was war denn los? Gefährlich. Gib Gas, Bob. Zurück zum Strand. Los. Okay. Was um Himmels Willen ist denn passiert? Taucher. Zwei Taucher waren plötzlich da und bedrohten uns mit Harpunen. Sie haben auf mich geschossen. Mit Harpunen? Glücklicherweise weit vorbei. Aber wo kamen die plötzlich her? Ein Boot kam auf uns zu und ist hinter dem Felsen da verschwunden. Aber wer das war, haben wir nicht gesehen. Da hinten ist es. Erkennst du es, Joe? Gib mir mal das Fernglas, Peter. Das ist Alice' Boot. Ja, und der Mann an Bord? Schwer zu sagen. Alice ist es nicht. Könnte dieser Ricardo sein, aber den habe ich ja nur einmal kurz gesehen und jetzt trägt er eine Mütze. Eigentlich ist es völlig egal, wer das ist. Die Männer sind auf Alice' Boot unterwegs und das heißt, er steckt dahinter. Die hätten uns umbringen können. Den schnapp ich mir. Ich werde gleich zu ihm fahren und ihn mal fragen, was der Mist soll. Besser nicht. Aber just, wenn sie auf dich geschossen haben, dann ist doch völlig klar... Ich glaube nicht, dass sie mich erschießen wollten. Dafür ging der Schuss zu weit vorbei. Sie wollten mir Angst einjagen. Das ist ihnen auch gelungen. Aber wenn wir jetzt zu Alice gehen und ihn zur Rede stellen, ist er gewarnt. Dann weiß er, dass wir nach dem Schatz suchen. Das wird ihm dieser Ricardo doch sowieso sagen. Ja, aber Ricardo hat nur zwei Taucher gesehen und euch auf dem Boot. Er weiß aber nicht, wer wir sind. Beschreiben kann er uns auch nicht. Also, ich weiß nicht, Justus. Er kann das nicht wissen, da bin ich mir sicher. Erinnert euch, wir haben einen Termin bei Alice. Ich will nicht, dass er gewarnt ist. Also, du hast vielleicht Nerven, Justus. Wir können ihn doch damit nicht einfach so davonkommen lassen. Justus hat recht, Joe. Wir haben größere Chancen, dahinter zu kommen, was er vorhat, wenn wir jetzt nicht in die offene Konfrontation gehen. Ach, Mann! Hey, Joe, das Boot kann nichts dafür. Habt ihr eigentlich was gefunden? Nein. Nichts außer Schlamm, Muscheln und ein paar Fischen. Erst Haie, dann gemeingefährliche Taucher mit Harpunen. Worauf haben wir uns da nur eingelassen?